verbrannten ihre Hand. Frauen, die vergewaltigt werden. Mord und Totschlag, die Hölle auf Erden. Stopp sie! Raus aus unserem Land! Stopp sie! Raus, raus aus unserem Land! Stopp sie! Raus aus unserem Land! Stopp sie! Raus, raus aus unserem Land! Und Drogentote, da hilft kein Gesetz und keine Verbote. Aus allen Richtungen strömen sie hinein. Doch wir sagen nein! Stopp sie! Raus aus unserem Land! Stopp sie! Raus, raus aus unserem Land! Stopp sie! Raus aus unserem Land, stopp sie! Raus, raus aus unserem Land! Stopp sie!